WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, fast pünktlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Der erste Anrufer heißt Dirk. Und der Dirk ist 27. Guten Morgen, Dirk. Guten Morgen, Domian. Hallo, Dirk. Um was geht's? Ja, ich wollte über meine Freundin reden und ja, den Sex, den ich mit ihr habe, weil ich wollte eigentlich am Mittwoch schon anrufen bei dem Thema schmutzig und ich finde halt, ich habe sehr schmutzigen Sex mit ihr. Mhm. Ich muss da ein bisschen ausholen. Ich habe sie vor 2 Jahren kennengelernt. Ja. Wir waren halt zuerst richtig gute Freunde und dann hat sich so ein bisschen mehr ergeben. Sie hatte zu dem Zeitpunkt noch einen Freund und der hat sie aber weniger gut behandelt. Also er hat sie jetzt nicht geschlagen oder so, aber er hat sie wirklich teilweise wie den letzten Dreck behandelt und das konnte ich halt überhaupt nicht sehen und sie hat sich dann immer mehr zu mir geflüchtet, bis die Situation war, also sie wohnt halt im Norden, ich wohne halt in Sachsen und habe sie besucht und ja, ihr Freund war dann früher aus dem Haus raus, auf einmal kommt sie da, ja, hier, komm rüber ins Bett und wir haben wir gekuschelt so zusammen. Mhm. Und das ging dann so weit, dass am Ende der Woche sie dann zu mir mit durchgebrannt, hat ihren Freund verlassen, ist auch nie wieder dann zurückgekommen, also bis auf nur ihre Sachen geholt. Also ein turbulenter Beginn des Ganzen. Ein turbulenter Beginn, ja. Was ist denn jetzt so an eurem Sex so besonders schmutzig? Also, ich sag mal so, ich war vorher lange in einer Beziehung und der Sex war normal, ja, wie soll ich, normaler Sex. Mhm. Und mit ihr habe ich so das Gefühl, es fehlt jetzt bloß noch eine Kamera irgendwo in der Ecke und dann wäre es ein Porno. Also schon das erste Mal, als ich mit ihr geschlafen habe, war ich so überrascht, ja, was da abging im Endeffekt. Also noch können wir uns nichts Besonderes vorstellen. Was ist denn nun besonders? Ja, warte, ich komme darauf. Also es geht über Dirty Talk, richtig extrem krass. Ja. Mit ja, jetzt ein Effort nicht richtig und Analsex die ganze Zeit. Dann, wie gesagt, wir haben selber Videos gedreht. Was habt ihr gedreht? Videos gedreht? Also, also eigene Sexvideos gedreht. Und ja, sie mag es überall, an sämtlichen Orten. Ach so. Dann zu jeder Tages- und Nachtzeit, sie braucht auch 1 bis 2 Mal Sex am Tag, sonst ist sie dann wird sie launig, dann richtig. Haken wir mal eben kurz ein. Ihr macht es überall an allen möglichen Orten. An welchen Orten denn zum Beispiel? In der Öffentlichkeit in Anführungszeichen, also zum Beispiel bei H&M in der Umkleidekabine Sex gehabt, auf irgendwelchen Toiletten. Das ist ja lustig, bei H&M. Sind da keine Kameras? Nee, in der Kabine nicht. In der Kabine nicht, nein. Dann sind wir mit dem Auto die Elbe entlang gefahren und da war eine Wiese auf der Elbe, am Elbe, wo das Gras ein bisschen höher war. Mhm. Auf einmal musste ich anhalten, sind wir ausgestiegen und da hatten wir Sex, Radfahrer keine 10 Meter Auch jetzt im Winter? Jetzt Winter natürlich nicht. Ja, ich weiß ja nicht, wie ihr drauf seid vielleicht. Also okay, H&M mitten im Gras an der Elbe. Wo noch? Fahrstuhl haben wir mal in Kiki probiert. Mhm. Also wir mussten, das war Gott sei Dank nicht so begegnet in dem Fahrstuhl, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Weil wir haben es dann aber abgebrochen, weil uns das dann zu heiß war, dass da einer dann drückt. Das war so ein 17-geschossiges Haus da. Und ja, also die verrücktesten Sachen mit ihr. Also sie hat auch jede Menge Vibratoren, Dildos. Ja. Und die werden halt mit einbezogen in unseren Sex. Okay, also, und ihr dreht auch Pornofilme, Privatpornofilme? Jetzt nie andauernd, aber wir haben schon ein paar gedreht auf jeden Fall. Also lass es mal 20 Stück gewesen sein. Und was passiert mit denen? Die gucken wir uns selber an. Wir schauen auch Pornos zusammen. Okay, aber die werden nicht irgendwie ins Netz gestellt. Nein, oh mein Gott, nein. Ja. Was heißt mein Gott? Also es gibt nein, ja alles. Nein, also das möchte ich dann doch nicht. Also hast du denn das heißt, du hast vorher und früher so den eher normalen Blümchensex praktiziert? Den Klassiker, Missionarstellung und das war's dann? Nein, jetzt das nicht, auch nicht unbedingt. Man hat schon viele Stellungen ausprobiert und okay, aber das, was jetzt passiert ist, ist für dich schon was Besonderes. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so in meine Fantasien hatte ich das früher auch, aber ich konnte es halt einfach nicht mit meiner Partnerin betreiben. Mhm. Was ist denn jetzt bei dieser Partnerin das für dich bisher abgefahrenste, was ihr gemacht habt? Das kann ich gar nicht mal so genau sagen, weil das alles, also dieses ganze, alles, was dazugehört. Also wenn wir uns früher mal getroffen haben, weil wie gesagt, wir haben sehr weit auseinander gewohnt, da haben wir uns dann immer in Berlin getroffen für 2-3 Tage, haben ein Hotelzimmer genommen und sind eigentlich gar nicht groß aus dem Hotel rausgekommen. Mhm. Also, okay, das machen viele Pärchen, das ist ja nun nicht so was Besonderes. Wir haben, als sie bei mir das erste Mal zu Besuch waren, habe ich bei meinen Eltern vorübergehend gewohnt in der Ferienwohnung. Und meine Eltern waren 3 Tage da nicht da. Mhm. Und am ersten Abend haben wir uns durchs ganze Haus, ich nenne es mal, gepögelt. Wir haben oben in der Ferienwohnung angefangen, im Bett, sind dann weiter über Stube, Wohnzimmertisch, haben an dem Abend auch den Wohnzimmertisch und das Bett klein gekriegt. Mhm. Also bis zum Zerbrechen war das. Mhm. Haben uns dann immer weiter runtergearbeitet durchs Haus, über Treppenhaus. Wir haben da so Fenster, also man konnte uns von außen sehen, richtig. Mhm. Mhm. Ging runter über die Wohnung von meinen Eltern, die haben halt eine richtig große Küche da mit Tresen und okay, ich merke, es geht hart zu. Was ist etwas, was du gerne noch unbedingt mit ihr machen möchtest und was ihr euch bisher noch nicht getraut habt zu machen? Kann ich sagen, wir hatten 2 Dreier jetzt in den 2 Jahren mit Freundinnen von ihr. Aber das hattet ihr dann ja. Ich frage ja, was... Das hatten wir. Ich weiß es, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wunschlos glücklich mit ihr. Dann. Ich bin völlig, ich habe keine Wünsche, weil... Also es geht, es ist ja auch noch immer nicht zu viel. Nein, überhaupt nicht. Ich mache jedes Mal gerne mit. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag das auch. Wo ich, wie gesagt, ich war vorher 8 Jahre in einer Beziehung. Habe ziemlich zeitig angefangen von 17 bis 25. Mhm. Und ich höre daraus, Dirk, dass du sehr zufrieden bist und dass es dir sehr gut geht und das sei dir auch gegönnt. Und dann wünsche ich euch beiden weiterhin guten Sex und gute intensive Erlebnisse, auf dass das noch viele Jahre so geht. Ja. Ja? Okay. Ich wollte eigentlich noch kurz was anderes sagen. Dieser Sex ist, die Sprechzeit ist kurz. Sie wurde halt 2-mal vergewaltigt und ist halt daraus gekommen, dass sie da extremen Sex danach hat. So, sie ist nicht frigide geworden danach, sondern ist dann genau in die andere Richtung sozusagen. Es macht ja auch Spaß. So ungefähr. Ja, natürlich. Aber ich habe halt im Hinterkopf manchmal noch so, warum ist die ganze Sache so? Aber okay, das wird, glaube ich, eine Stunde jetzt ausgehen. Genau, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Lassen wir das mal. Lieber Dirk, alles Gute wünsche ich dir. Schönen Gruß an deine Freundin. Ja, mach ich. Tschüss. Ciao. Hier ist Monika. Monika und Karl, 59. Guten Morgen. Bitte den Ton abstellen vom Radio oder Fernsehen. Ganz ausmachen. Bitte, ich bitte darum. Monika. Ja, haben wir. Hallo. Hab ich. Hallo Monika. Hallo Domian. Und dein Karl ist neben dir. Ja. So muss es sein. Dein Karl ist dein Mann? Ja. Dein Freund oder dein Ehemann? Nein, mein Lebensgefährte. Mein Mann. Dein Mann. Okay. Deswegen habt ihr angerufen, Monika. Ich habe ein sehr großes sexuelles Problem. Erzähl. Ich kann mit meinem Mann nicht schlafen. Ich traue mich nicht. Wie lange seid ihr zusammen? 18 Jahre. Und seit wann kannst du nicht mehr mit ihm schlafen? Seit circa 5 Jahren. Vorher ja. Bitte? Vorher ging das gut. Ja, super. Keine Probleme, überhaupt nicht. Wir haben eigentlich ein schönes Sexleben gehabt. Ist denn vor 5 Jahren irgendetwas Besonderes passiert? Ja, ich glaube, bei mir ist eine Klappe gefallen irgendwo. Inwiefern eine Klappe? Du bist alt. Ach so, dass du alt bist, dass du Monika alt bist? Ja. Und was bedeutet das für dich? Ich höre. Ja. Ich bin nicht mehr attraktiv genug für den Karl. Hat er denn mal so eine Andeutung gemacht? Nein, überhaupt nicht. Vielleicht bilde ich mir das alles ein, ich weiß es nicht, aber ich habe ein großes Problem damit. Ich traue mich nicht mehr, mich vor ihm auszuziehen. Ich will auch gar nicht mehr zur gleichen Zeit schlafen wie er. Ich warte erst, bis er schläft, bevor ich ins Bett gehe und alle solche Dinge. Der Karl ist ja jetzt neben dir. Ja. Der hat das jetzt gerade mitgehört, ne? Ja. Bevor wir beide, wir reden gleich auf jeden Fall noch ausgiebig weiter, gib ihm mir doch mal kurz zwischendurch. Okay. Ja, Moment. Hallo? Hallo Karl, grüße dich. Hi. Schön, dass du auch da bist. Ja, klar. Jetzt hat ja die Monika gerade etwas Gravierendes gesagt. Sie kann nicht mehr mit dir schlafen, weil sie sich eigentlich vor dir schämt, weil sie meint, sie ist nicht attraktiv genug. Wie siehst du das? Ich sehe es eigentlich im Gegenteil. Sie ist immer noch attraktiv für mich. Sie hat eigentlich alles, was ein Mann braucht. Mhm. Sie hat ein gutes Körpermaß. Mhm. Sie ist nicht fett. Mhm. Sie ist nicht magersüchtig. Sie hat eine Konfektionsgröße 36. Mhm. Hallo? Mhm. Was will man mehr? Also weiß nicht, wo da der Deckel gefallen ist. Eine für dich durchaus nach wie vor attraktive Frau. Selbstverständlich. Und das hast du ihr auch vorher, nicht nur jetzt, sondern vorher auch schon gesagt. Immer. Gibst du sie mir mal? Wir machen mal so hin und her reichen, dann kann ich besser mit euch beiden reden. Okay. Mhm. Sekunde, soll ich mal rüber? Ja, bitte, bitte. Mhm. Okay. Ja. Monika, das war ja gerade ein ganz klares Wort von Karl. Das war ja fast nur eine Hymne an dich, wie schön und attraktiv er dich nach wie vor findet. Wie kommen denn diese Worte bei dir an? Ich empfinde die als wohltuend. Aber ich, mein Gott, ich sehe mich halt anders. Wenn du nackt vorm Spiegel stehst, wie siehst du dich denn dann? Fett. Fett? Du hast... Ja, unansehnlich. Ich habe Probleme mit der Haut. Ich kann cremen und machen, wie ich will. Die fängt an, runzlig zu werden. Nun müssen wir uns ja alle im Klaren sein, dass wenn man 59 ist, kann man keinen Körper haben wie 29. Das ist ja klar. Ja, das weiß ich ja selber. Ja, genau. Und wenn das alles im normalen, ich sag mal, in einem normalen Maß altert, ist ja alles völlig in Ordnung. Ja, und Karl hat ja. Altern ist nichts für Feiglinge. Vielleicht bin ich ein Feigling. Hm. Der Karl ist auch 59. Nee, der ist 53. 53, gut. Aber der sieht auch nicht aus wie 23. Das, nee. Das macht dir nichts aus. Ja, aber bei ihm sehe ich das nicht so. Hm. Aber bei dir siehst du. Weißt du, wie ich meine? Naja, ich ahne es schon. Ja, ja, klar. Hm. Nun, hast du... Mein Gott, ich fühle mich ja auch nicht alt. Ich mache auch Spaß und Blödsinn und alles Mögliche. Mhm. Aber sobald es ums Bett geht, fallen bei mir die Jalousien runter. Das heißt wirklich, 5 Jahre habt ihr null Sex miteinander gehabt? Nein, null nicht. Wir haben es ja mal versucht. Ich habe ja einmal gesagt, okay, jetzt, aber ohne Schickimicki und zack und gut. Aber das ist natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Nee, das war auch doof. Ja. Hast du denn so ganz für dich alleine schon letztendlich Lust auf Sex? Nee, eigentlich im Moment gar nicht. Ich wollte ja schon Tabletten holen und so, also Mist. Hast du keine Lust, weil du dir das Hässlichsein so einredest? Ich denke mal, das kommt von meinem Kopf. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es. Mhm. Ich habe ja eigentlich mit dem Karl überhaupt keine Probleme. Wie läuft die Beziehung ansonsten? Gut. Gut. Ja, wir schlagen uns durch, durch dick und dünn, durch Höhen und Tiefen. Ja. Wir kommen super klar. Mhm. Wir verstehen uns blind. Was der eine denkt, spricht der andere aus. Was ja sehr schön klingt und ganz toll, im Prinzip ganz toll ist. Ja, aber das ist mein Problem. Und das ich möchte eigentlich wissen, wo das herkommt und warum. Mhm. Gibst du mir den Karl nochmal, Monika? Ja. Mhm. Hi. Das ist ja, Karl, eine richtig vertrackte und tragische Situation, ne? Ihr beiden versteht euch so gut, wie Monika gerade gesagt hat. Ja. Du findest sie attraktiv, sie findet dich attraktiv, aber das funktioniert im Bett nicht. Alles andere ist gut. Ja, das Ganze drumherum funktioniert nicht. Also sexuell gesehen, meinst du? Ja, richtig. Mhm. Wie ist denn das für dich, wenn du jetzt 5 Jahre quasi auf dem Trockenen sitzt? Ja, es war ja mal zwischendurch. Ja, ein bisschen. Aber, ehrlich gesagt, ist sehr unbefriedigend. Ne? Das glaube ich. Das glaube ich. Vor allen Dingen ist es auch wirklich traurig, wenn alles andere so gut und stimmig ist. Richtig. Was kann man jetzt tun? Was habt ihr denn schon beraten, was man tun könnte? Ehrlich gesagt, großartig haben wir noch gar nichts beraten. Aber es muss was passieren, finde ich. Es muss was passieren, das ist selbstverständlich. Was wäre, wenn nichts passiert? Wie wäre das dann für dich? Ich weiß es nicht. Hättest du Angst um die Beziehung? Bitte? Hättest du Angst um die Beziehung? Ja. Mhm. Sehr große. Mhm. Verstehe. Jetzt weil wir sind irgendwo so ein bisschen ineinander geschweißt nach den Jahren und ich möchte da nicht irgendwo irgendwas über das Knie brechen, wie man das so schön sagt. Gab es denn schon so heimliche Überlegungen oder Anflüge, fremd zu gehen? Ach, gut, die gab es. Aber die sind nie oft exorziert worden. Mhm. Die sind nie irgendwo praktiziert worden. So in der Fantasie, in den Gedanken halt, wenn. Gedanken, ja. In Gedanken, ja. Mhm. Selbstverständlich. Karl, bitte gib mir die Monika nochmal. Sekunde. Mhm. Domian. Ich mache mir richtig Sorgen um euch beide, Monika. Und das tut mir so leid, weil ihr, glaube ich, ein gutes Paar miteinander seid, zusammen seid. Und es ist irgendwie so absurd. Wie schade, dass ich dich jetzt nicht sehen kann. Ich würde dich so gerne sehen. Ich würde gerne meine Meinung äußern. Ich bin fast sicher, so wie Karl das gerade beschrieben hat, dass das Urteil gut wäre. Mhm. Aber ich glaube, das hilft dir im Moment gar nicht weiter, weil du dich selbst nicht gut findest. Ja, das ist vielleicht mein Problem. Ich bin ein bestimmter Problem. Ja, du bist. Ich glaube das auch. Das ist eine Frage der Selbstakzeptanz. Und da muss der Knoten irgendwie gelöst werden. Wie soll ich das machen? Ja, ich kann zwar Schifferknoten, aber Knoten. Meinen Knoten kann ich selber nicht lösen. Hast du denn auch Angst? Ich habe gerade mit Karl darüber gesprochen, dass eure Beziehung vielleicht darunter zerbrechen könnte. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie weit der Mann Toleranz ist. Verstehen Sie mich, Domian? Ja. Der ist so, ich frage mich immer wieder, warum er noch bei mir ist. Jeder Mann wäre vielleicht schon weggelaufen. Ja, aber das heißt, das zeigt mir, wie sehr er dich schon liebt und wie eng ihr miteinander verbunden seid. Ja, wir sind sehr eng miteinander verbunden und ich denke mal auch, dass unsere Liebe groß und stark ist. Ja, so. Aber irgendwann muss was passieren. Wird ihm das fehlen. Ja. Er sehnt sich ja auch nach Geborgenheit, nach Zärtlichkeit, nach Liebe und das, was ich alles nicht geben kann. So, Monika, da ich glaube, dass das wirklich nur eine Frage des Auflösens eines Selbstbetrachtungsknotens, um es mal so auszudrücken, ist, rate ich euch ganz dringend, in eine Beratung zu gehen. Mhm. In eine Sexualberatung, eine Paarberatung. Das sollte der erste Schritt sein. Was dann daraus erfolgt, muss man mal gucken. Macht das bitte, versucht es. Ihr seid mit einem Fachmann an einem Tisch und legt alles hin. Und ihr beide seid so willens, das höre ich ja. Ihr habt die besten Voraussetzungen und die günstigsten Voraussetzungen, dass das alles wieder ins Lot kommt. Ja, wir haben auch in unserem Leben Spaß. Wir haben ein schönes kleines Häuschen, wir genießen unseren Garten, wir machen unseren Spaß. Der normale Alltag stimmt. Die Beratung nur, muss, wenn es dunkel wird und teils ins Bett zu gehen, dann blocke ich einfach. Mhm. Die Beratung muss darauf hinauslaufen, dass du dich wieder gut findest. Ja. Und wenn du dich gut findest, hast du auch wieder Bock, dich deinem Mann gegenüber zu präsentieren. So einfach ist das. So einfach. Ja. Monika, pass auf. Meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich jetzt an. Ja. Ruft euch an. Und sie gibt euch erstmal die entsprechenden Beratungsstellen an die Hand. Und dann macht mal flott einen Termin da und geht dahin. Ja. Okay. Ich hoffe sehr, dass das hilft und dass es in die Gänge dann wieder kommt. Ja, prima. Viel Glück wünsche ich euch von Herzen. Ich danke dir. Sehr gerne, tschüss. Wenn es geklappt hat, rufe ich dich an. Sehr gerne, da würde ich mich sehr freuen. Okay. Schönen Gruß an Karl. Mach ich. Tschüss. Vielen lieben Dank. Ciao. Jo, tschüss. So, 1.21 Uhr, das ist die Zeit für den 21-jährigen Daniel. Hallo Daniel. Ja, hallo Domian. Hallo Daniel, um was geht's? Ja, es geht darum, ich habe vor ein paar Monaten schon mal bei dir angerufen. Und zwar ging es damals darum, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass ich als Kind von einem katholischen Pfarrer missbraucht wurde. Ja. War damals die Situation, ich sage mal kurz, mein Vater war gestorben, sehr plötzlich. Und meine Mutter war dann mit 3 Kindern ganz allein, stand also vor dem Nix. Und dieser Pfarrer war neu in der Gemeinde. Und hat sich uns angenommen, also der Familie, und hat uns Kinder eben so ein bisschen, Trauertherapie, weiß ich, wie man das nennen sollte. Und irgendwann kam es dann, wir haben uns oft dort getroffen bei ihm und haben dann später auch dort übernachtet. Und dann kam die Situation, dass wir einmal abends dort auf so einer provisorischen Matratze lagen. Und es war so eine Feier in diesem Pfarrhaus. Und er kam spät nachts in das Zimmer und legte sich neben mich und begann dann an mir rumzufummeln. Mhm. Da warst du wie alt? 9. Mhm. Ja, 8, 9 Jahre alt. Mhm. Und er hat mich dann berührt. Ich sollte ihn auch berühren, hat mich dann gewehrt, hat so ein bisschen um mich geschlagen. Ich wusste nicht, wie mir da passiert. Als 8-jähriger Steppke, also ich wusste gar nicht, was da gerade passiert. Mhm. Er ist dann fluchtartig aus dem Zimmer raus. Und wer schlief in dem Zimmer noch? Ich und meine 2 Geschwister. Die waren wie alt? 7 und 5. Haben die das auch mitbekommen? Nee. Okay, der ist dann... ich weiß nicht. Mhm. Mhm. Er ist dann raus, ich habe dann aber... lag da wie versteinert, wusste gar nicht, was passiert ist und habe dann danach aber nie wieder ein Wort drüber verloren. Mhm. Und habe dann im letzten Jahr bei dir angerufen und du hast mir den Rat gegeben, mich meiner Mutter zu öffnen, weil er ein sehr guter Freund der Familie war und war sehr oft da und hat Besuche gemacht und später, als er in einer anderen Gemeinde war, kam er auch oft vorbei und hat mit meiner Mutter geredet. Mhm. War eine freundschaftliche Basis. Also bis in die jüngste Zeit war da eine freundschaftliche Verbindung. Genau. Ja. Hast du mit deiner Mutter gesprochen? Ich hab's gemacht, ja. Und? Also es hat ein bisschen gedauert. Also ich habe noch erst ein bisschen mit mir gehadert, ob ich es überhaupt machen sollte, weil ich war mir sehr unsicher. Mhm. Hab dann aber auch durch die Medien, wegen den jüngsten Ereignissen da in der katholischen Kirche mit den Missbrauchsfällen, mir gedacht, ich muss was tun, weil er danach ja in anderen Gemeinden war. Mhm. Und ich mir gedacht habe, also was mir passiert ist, soll niemandem anders passieren. Genau. Ich wusste ja nicht, was dann passiert. Und hab mit meiner Mutter geredet und sie war natürlich total geschockt. Also war völlig vom Kopf gestoßen. Hat aber auch, das habe ich gemerkt, in keinem Moment daran gezweifelt, dass ich irgendwie die Wahrheit sage. Mhm. Und er rief dann ein paar Wochen später, so turnusmäßig, wie er immer anruft, rief er dann an. Und meine Mutter hat ihn mit den Vorwürfen konfrontiert. Ja. Er hat alles abgestritten. Mhm. Und meinte, es war eine Feier und er hat vielleicht so ein bisschen zu viel getrunken. Und habe dann mit meiner Mutter nochmal drüber geredet und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir eine Anzeige machen. Mhm. Und das ist geschehen? Das ist geschehen, ja. Was ist jetzt weiter im Zuge der Anzeige passiert? Also das ging ja zuerst mal an die Polizei und Die haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ich dachte zuerst, das wäre schon verjährt, weil es ja schon so lange her ist. Ja. Aber die haben sofort ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, was mich eigentlich gewundert hat. Mhm. Und weil er ja danach in anderen Gemeinden tätig war, mhm, und weil die Gemeinde, in der ich jetzt bin, nicht die einzige Gemeinde war, in der er zuständig war. Mhm. Und ja, dann kam vor zwei, drei Monaten kam dann der Bescheid von der Polizei, dass zwei weitere Betroffene gesagt haben, dass ihnen das Gleiche passiert ist. Die auch ungefähr in deinem Alter sind? Ja. Ja. Mhm. Aber aus anderen Gemeinden eben, in den Gemeinden, in denen er später tätig war. Und die haben auch gesagt, dass ihnen das Gleiche passiert ist. Und die haben daraufhin auch ihn angezeigt. Wie gut, dass du den Stein ins Rollen gebracht hast. Ja, ja. Hat eine Weile gedauert. Ja, egal. Wie alt ist der? Ist der jetzt? Der müsste jetzt Anfang 50 sein. Mhm. Und ist aber immer noch in Gemeinden tätig und involviert und mit Jugendarbeit verbunden? Ja, ja. Also immer noch im Moment. Mhm. Es kam dann einen Monat später kam dann der Bescheid von der Staatsanwaltschaft, dass ein Strafverfahren aufgenommen wurde, also dass jetzt ein Verfahren eingeleitet wird. Mhm. Der erste Verhandlungstermin ist, glaube ich, für April angesetzt. Mhm. So lange muss ich jetzt noch warten. Jetzt ist ja eine Weile vergangen und du hast mit deiner Mutter wahrscheinlich auch nochmal darüber ausführlich gesprochen. Bist du mit dir im Reinen, dass du das jetzt alles öffentlich gemacht hast? Es ist mir ein großer Stein vom Herzen gefallen. Also ich habe mich immer dafür geschämt, obwohl ich ja eigentlich keinen Grund hatte dazu, weil ich es ist mir ja passiert und ich hätte ja war ja damals ja recht klein konnte ja nichts dagegen machen. Aber weißt du, dieses Gefühl haben ganz viele Opfer, dass sie sich schämen, obwohl sie sich wirklich nicht schämen müssen. Schämen muss sich immer der Täter. Ja, das ich weiß nicht, es war die ganzen Jahre so, dass ich wirklich mit niemandem drüber gesprochen habe und immer dachte, wenn ich das jemandem erzähle, der hält mich für verrückt und ich muss mich doch schämen, wenn ich sowas erzähle, das passiert ja sonst niemandem. Mhm. Ich habe ja keine Anlaufstelle gefunden mit Menschen, denen sowas auch widerfahren ist. Mhm. Mhm. Ich finde es wirklich ausgesprochen gut und zumal du vielleicht sogar jetzt dadurch Leid verhindern kannst und Straftaten verhindern kannst, die er eventuell noch ausführen würde. Man weiß es ja nicht. Ja. Ich bin ja skeptisch. Wenn jemand das einmal gemacht hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit wohl relativ hoch, dass es 2, 3, 4, 5 und noch mehrmals macht. Genau. Meine Mutter hat damals auch gesagt, als ich sie jetzt erzählt habe, meinte sie auch, du musst was tun, du weißt ja gar nicht, was er jetzt im Moment wieder macht, oder wenn ich nochmal sowas zu sowas fähig ist. Mhm. Das muss für deine Mutter doch auch ein erschütterndes Gefühl sein. Sie hat ja immerhin fast, so wie du es gerade erklärt hast, fast eine gute Bekanntschaft oder eine freundschaftliche Verbindung zu diesem Mann. Genau. Und dann wenn dann so ein Licht auf den fällt. Ja, sie war total geschockt und meinte auch, warum hast du es mir nicht früher erzählt? Oder sie war eben total geschockt, weil er die ganzen Jahre so eine freundschaftliche Verbindung zu uns gehalten hat. Mhm. Vor allem, vor allem in der Situation, als mein Vater gestorben ist und sonst niemand für uns da war, dass er im Endeffekt diese Situation nur ausgenutzt hat. Das finde ich besonders schlimm, ja. Der hat aber dann hinterher, die Jahre später, es nicht nochmal bei dir versucht. Nee. Das war nur in dieser einen besagten Nacht. Genau. Mhm. Ja. Also Daniel, Glückwunsch. Ich finde es richtig, dass ihr das gemacht habt. Und nun. Ja, danke schön, dass du mir den Anstoß gegeben hast. Sehr gerne, sehr gerne. Das ist mir wirklich auch ein großes Anliegen, dass die Menschen zur Polizei gehen, wenn so etwas passiert ist. Weil gerade wir in dieser Sendung hier so viel furchtbare Sachen schon gehört haben, was Menschen, Kindern angetan haben durch sexuellen Missbrauch. Das muss alles an die Öffentlichkeit und die müssen nach Recht und Gesetz bestraft werden, die Täter. Genau, ich würde gerne allen da draußen sagen, denen sowas widerfahren ist, man muss sich für nichts schämen, man ist an nichts schuld. Ja. wer das getan hat, ist daran schuld und man selbst muss aktiv werden, damit es niemandem anderen sonst auch noch passiert. Genau. Ich danke dir sehr für die Rückmeldung, Daniel, und wünsche dir ja, Glück für die weiteren Dinge, die da auf dich zukommen. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Gut, tschüss. 1:31 Uhr. Und ich möchte euch das Thema für nächste Woche sagen. Das Thema nächste Woche heißt Gefangen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die gefangen sind, zum Beispiel oder sich gefangen fühlen, zum Beispiel in einem kranken Körper oder in einer speziellen Situation, vielleicht auch in einer Beziehung oder in einer zwanghaften Fantasie. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ein schweres Verbrechen begangen haben und deshalb im Gefängnis gesessen haben, und auch gerne mit Leuten, die außerhalb des Gefängnisses schon mal gefangen oder eingesperrt waren. Also, ihr könnt euch gerne anmelden zu diesem Thema Gefangen unter domian@wdr.de. Das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Gefangen. Freie Themennacht heute am Freitag. Und jetzt habe ich gleich drei Leute auf einmal. Das ist ja lustig. Das gab's auch noch nie. Daniela, Helena und Annika. Stimmt das? Ja. Hallo Domian. Hi Domian. Kann ich mit allen dreien gleichzeitig reden? Genau, ja. Richtig. Wir haben extra auf laut gestellt. Das ist sehr schön. Ihr seid ja alle so um die 23? Genau, richtig. Weswegen ruft ihr an? Also, folgendes. Wir haben heute was ziemlich Extremes erlebt und wussten einfach, also ich wusste zumindest von meinen beiden Freundinnen, ich höre jetzt deine Sendung noch nicht so lange, aber ich wusste von denen, dass man im Prinzip am besten wirklich mit dir darüber reden könnte. Und zwar, wir sind heute Abend zu einer alten verlassenen Psychiatrie in Solingen-Widdert gefahren. Eine verlassene Psychiatrie, also das Gebäude steht leer. Genau, richtig. Das Gebäude steht schon auch seit mehreren Jahrzehnten leer, komplett. Ja. Da seid ihr drei Mädels hingefahren. Genau, richtig. Warum? Also eigentlich hat das alles mit der Helena angefangen, weil die Helena an so welche Dinge wie Geister und paranormale Dinge nicht so glaubt. Und Annika und ich sind da halt schon sehr einer Meinung und glauben da schon sehr extrem dran. Also ihr seid da hingefahren, um euch zu gruseln? Ja, so kann man das nicht genau sagen. Also ich und Annika, wir wollten eigentlich mehr, dass die Helena da eigentlich mal ihre Lehre draus zieht und dann mal wirklich bewiesen bekommt, was da passieren kann. Also was da passiert ist. Ja, ihr seid dann in dieses leerstehende Gebäude reingegangen. Genau, ich weiß nicht, ob du schon mal in Solingen warst, aber nee. Solingen, also wir waren vorher auch noch nie in Solingen und alleine schon Solingen ist eine so geisterhafte, mysteriöse, verlassene Stadt und also ganz ominös, es gibt irrsinnig viel im Internet über diese Psychiatrie zu finden, nur irgendwie auch jeden Menschen, den wir in Solingen gefragt haben, kein Mensch wusste was von dieser Psychiatrie. Also, im Klartext, ihr seid heute in diese Psychiatrie reingegangen, heute Abend. Genau, richtig. Kann man da, ist das nicht irgendwie zugemauert oder so, kommt man da rein? Genau. Wir mussten ganz weit durch das Naturschutzgebiet erst laufen, das ist nicht mitten in einem Naturschutzgebiet, das ist natürlich klar, es ist nicht mitten in Solingen. Mhm. Und da mussten wir halt erst durch ein irrsinnig langes Waldgebiet, was total stocksfinster war und alleine das hatte schon ein wahnsinnig beklemmendes Gefühl und wir hatten einfach auch schon, als wir heute Mittag das beschlossen hatten, dass wir das machen, wir hatten ein gutes Gefühl. Also zumindest ich und die Annika, wir hatten absolut kein gutes Gefühl dabei. So, da seid ihr drei Mädels durch die dunkle Nacht, durch den dunklen Wald gegangen oder gefahren? Mit Lampen und mit Handys bewaffnet. Gegangen, okay. Und dann hin zu diesem Haus der ehemaligen Psychiatrie. Seid ihr dann in das Haus reingekommen? Genau, richtig. Da stand eine Tür offen, aber ja, wahrscheinlich durch Vandalismus, weil natürlich, man hat auch schon auf Bildern im Internet gesehen, dass da viel gewütet worden ist. Um wie viel Uhr ungefähr wart ihr da am Abend? Wir sind jetzt gerade eben erst wieder zurück, also es war gegen 11:30 Uhr, denke ich mal, schon so. Ah ja. Was ist euch denn jetzt da in diesem Gebäude, in diesem offensichtlich gruseligen Gebäude passiert und widerfahren? Also, es war so, dass wir reingegangen sind und ja, schon als wir im Prinzip über die Türschwelle gegangen sind, hatte ich noch so ein Gefühl, als wenn plötzlich viel mehr da wäre als wir, als wenn man halt wirklich die Aura von diesen verlassenen Seelen da drin gespürt hat. Verstehst du? Fein? Man kann sich einfach nicht alleine darin vor. Man hat so die ganze Zeit das Gefühl, überall wäre jemand und war das ja auch eine sehr angespannte Situation und dann kann man sich das, es war dunkel, es ist irgendwie weit mitten im Wald, das war eine Psychiatrie, da hat man ja eh schon so ein bisschen ein komisches Gefühl. Steigert man sich da nicht auch in so eine Angst und in so eine Wahrnehmung hinein? Ja, schon im Entferntesten. Aber also wir haben auch versucht, so viel wie möglich zu sein. Ich meine, ich denke, du kennst bestimmt dieses Phänomen, was ganz viele Leute haben, dass man irgendwelche Staubpartikel auf Bildern sieht und dann denkt, oh Gott, da ist irgendwas. Mhm. Also so gedreht sind wir nicht. Aber wir glauben halt fest daran, dass es so welche Dinge gibt und gerade an Orten, wo Menschen Schreckliches erlebt haben. Ja, aber euch ist jetzt nichts ganz Konkretes passiert. Doch, sondern nur genau, richtig. Darum geht es nämlich im Endeffekt. Also wir sind relativ lange wirklich da durchgegangen. Es waren so ungefähr, ja, gefühlte 2 Stunden, aber es waren, denke ich mal, so in etwa 25, 30 Minuten, die wir da drin waren. Ja. Und sind dann auf die einzelnen Räume gegangen. Welche Räume oder wo das, welche Dinge das damals mal waren, kann man natürlich nicht mehr sagen, aber natürlich hat man dann die Kachel, komplett gekachelte Räume gesehen. Mhm. Oder eines, denke ich mal, wird wirklich mal früher eine Gummizelle in Anführungsstrichen gewesen sein. Mhm. Und viel altes Gerät, was auch noch rumstand, was natürlich schon kaputt war. Mhm. Alte Waschbecken, alles, also sehr vieles war wirklich noch intakt, sodass man gar nicht mal so ganz das Gefühl hatte, dieses Gebäude war, weil es ja auch noch dunkel war und man den Verfall nicht so extrem sehen konnte. Das bisschen, was ihr gesehen habt, habt ihr gesehen durch die Handys. Genau, richtig, die Handys und die Taschenlampe. So, was ist euch denn jetzt dann passiert? Genau, also wir sind da weiter durchgelaufen und irgendwann sind wir dann auch ein bisschen weiter. Es hat mehrere Etagen. Wir sind dann eine Treppe runtergegangen und ja, wir hatten auch schon ein bisschen Angst, dass alles da einstürzen könnte. Aber so weit, es war wirklich mucksmäuschenstill, bis auf einmal ist es nichts gewesen. Kein Geräusch, kein gar nichts. Und plötzlich ist aus irgendeinem Bereich dieses Gebäudes ist eine Tür so extremst laut zugeknallt worden. Und es war aber kein heftiger Windzug, den man spüren konnte, und auch das Wetter draußen. Es ist nicht windig gewesen oder sonst irgendwas. Und ja, das hat natürlich wahnsinnige Panik ausgelöst. Wir haben nur noch versucht, irgendwie in Richtung Ausgang zu rennen. Vielleicht war jemand anderes auch in dem Gebäude und hat die Tür zugeschlagen. Aber in Naturschutzgebiet ab, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit war schon relativ gering, weil auch da, wo wir geparkt haben, dann müssten die ja dann auch quasi geparkt haben. Naja gut, ich weiß, ihr kennt die Verhältnisse da nicht so. Also ihr habt einmal dieses extreme Schlagen an der Tür gehört, obwohl es keinen Wind gab. Genau. Und das hätte nicht durch einen Windstoß passieren können. Vielleicht war es ein Tier, das die Tür irgendwie zugestoßen hat. Ja, in dem Trakt, wo wir da waren, ich nenne das jetzt einfach mal Trakt, waren viele Räume aneinandergereiht im Prinzip mit ganz deren Metalltüren, wo kleine Fenster dran drin waren, nur von vorne. Dann, okay, das verstehe ich. Das versetzt einen in einen großen Schrecken und einen Schock. Ja. Dann seid ihr direkt abgehauen und habt euch auf den Rückweg gemacht? Ja, also, wir sind... Da muss man ja erst mal raus. Wir waren natürlich total in Panik und haben die Taschenlampen rennenderweise in der Hand gehabt und haben gar nicht mehr daran gedacht, uns richtig den Weg zu leuchten und sind einfach nur eingehakt und haben uns versucht, da rauszubewegen. Mhm. Und in dem Moment, als wir quasi kurz vor der Tür waren, sind wir uns hundertprozentig sicher, dass an diesem Ausgang etwas stand. Da stand etwas. Wir sind rausgerannt und haben uns zurückgedreht, weil keiner in dem Moment natürlich was gesagt hat, weil wir so panisch waren. Mhm. Und alle haben gedacht, hast du das gesehen? Ja. Wir haben uns umgedreht und diese Tür von dem Gebäude war wieder zu. Wer von euch dreien, ich spreche jetzt die ganze Zeit mit Daniela, ne? Das stimmt. Genau, richtig. Genau. Wer von euch beiden, euch drei Mädels, war bisher so die skeptischste, was das ja. am... Ich war die skeptischste. Die Helena. Die Helena. Wie hast du das denn jetzt, Helena, aufgefasst, das Ganze? Bist du immer noch skeptisch und denkst, das hat irgendwie eine normale Ursache, wir sind jetzt ein bisschen hysterisch? Ja, ich weiß nicht. Also ich habe mir ganz kurz überlegt, ob da nicht wirklich einer stand. Ob da nicht wirklich einer reingekommen ist. Aber ich habe die ganze Zeit überlegt, es könnte das Hunger sein oder irgendjemand, der da übernachten will oder sonst was. Mhm. Und das wäre so schwachsinnig gewesen. Das wäre irgendwo total weit ab, irgendwo in einem Wald reinlaufen, in der Zusatzgebiet oder eine Haus da. Mhm. Und also, ich habe trotzdem irgendwo in meinem Hinterkopf ganz weit drinne, das muss ja einer gewesen sein, weil sowas gibt's einfach nicht. Ja, das ist natürlich immer müßig. Es kann eine ganz normale Ursache haben. Und jedes Geräusch natürlich in einer solchen Situation erscheint einem wahnsinnig. Ja. Habt ihr euch denn irgendwie versucht, da vorher zu schützen? Habt ihr irgendwas mitgenommen, was euch vielleicht ein bisschen beschützen hätte können? Ja, da haben wir ein bisschen was mitgenommen. Wir hatten ein Kreuz mitgenommen. Ein Kreuz? Ja, weil ich glaube, die sind halt schon, was heißt nicht Aberglaube, aber die haben da schon ein bisschen dran geglaubt und die haben daran geglaubt, dass das vielleicht auch irgendeinen Schutz hat, ne? Ja. Und ich habe sowas mitgenommen wie meine Taschenlampe und so ein kleines Messer. Also, weil ich wirklich dachte, falls da wirklich irgend so ein Spinner rumrennt und uns Angst einjagen will, dass wir einfach geschützt sind. Ja. Jetzt ist leider die Leitung wirklich sehr schwer. Deswegen, ich unterhalte mich sehr gerne mit euch, aber wir müssen allmählich zum Schluss kommen, weil man euch wirklich sehr, nur schwerlich verstehen kann und man muss sich sehr anstrengen. Deshalb die Schlussfrage an euch alle drei. Was habt ihr jetzt aus diesem Erlebnis für einen Schluss gezogen oder gelernt? Nie wieder nach Solingen und also definitiv für uns, also für mich und die Annika hat sich das, glaube ich, nicht, dass es so welche Phänomene gibt und dass es da definitiv mehr gibt, als wir da sehen können. Jetzt habe ich kein Wort verstanden. Ja, weil die Helena das Handy gerade noch gehalten hat, weil die mit dir geredet hat. Also wir haben definitiv für uns festgehalten, dass es sowas gibt, dass es diese höheren Kräfte mächtig gibt und dass es mehr gibt, als wir sehen können. Ich meine, das werden viele unterschreiben, das unterschreibe ich auch, dass es viel mehr gibt als das, was wir sehen und mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Ob es das nun diese Nacht war, wissen wir nicht. Kann sein. Auf jeden Fall, ihr habt einen Schock oder seid sehr beeindruckt. Und jetzt rate ich euch, macht's euch schön gemütlich, damit ihr das gruselige Erlebnis dann bald vergessen könnt. Geht noch nett aus irgendwo. Danke, Domian. Wir werden uns davon erholen. Okay, ihr drei, alles Gute wünsche ich euch. Tschüss, ciao. Domian? Ja? Dürfen wir noch ein Autogramm von dir haben? Dann rufen wir euch nochmal an wegen der Anschrift, okay? Ja, alles klar. Ihr liegt bitte auf. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hoffentlich habt ihr das jetzt auch alles verstanden. Also ich hab's schon so grob verstanden, aber es war ein bisschen anstrengend. Die drei Mädels sind jetzt ein bisschen doch in Sorge, was da passiert ist. Was man wiederum auch verstehen kann, wenn man sowas gemacht hat, dass man nicht weiß, was war es denn jetzt? Und man fordert das Schicksal ja auch ein bisschen heraus, wenn man sich in solche Umgebungen begibt und aber sie wollten ja auch so ein bisschen Thrill haben, glaube ich. Hier ist Florian. Florian ist 25. Guten Morgen. Ja, hallo. Domian. Hallo, bevor ich zu meinem Thema schreite, erstmal möchte ich dem Daniel, den Anrufer von vorhin, dazu beglückwünschen für seine Zivilcourage. Und ich wünsche ihm, dass seine Probleme sich lösen und der Täter da seiner gerechten Strafe verschafft wird. Ich kann nur jedem sagen, der Zeuge von sexuellem Missbrauch wird, sucht euch einen guten Anwalt und sorgt dafür, dass die Täter ihre gerechte Strafe bekommen. Mein Thema ist die Larissa aus dem Dschungelcamp, ja, zu der ich eine Brieffreundschaft hatte. Sag bloß. Aufgrund dessen, dass ich sie bei Germany's Next Topmodel sah. Ja. Und weil sie ihre E-Mail-Adresse veröffentlichte, ich zu ihr. Aber da haben sich doch wahrscheinlich damals Tausende von Jungs gemeldet. Und wie kam es jetzt gerade, dass du dann der Glückliche warst, mit dem sie geschrieben hat? Ich denke mal schon, man muss bedenken, das ist ja, die ist ja Platz 8. Erstens, sie war jetzt damals nicht so populär, das muss man sagen. Also, ja, sie wurde halt von ProSieben als unsympathische Zicke dargestellt, obwohl sie ein sympathisches Mädchen war. Findest du sie heute auch sympathisch? Heute nicht mehr. Also, ach, heute nicht mehr? Zumindest die Rolle im Dschungelcamp, die finde ich nicht sympathisch. Ich weiß ja nicht, ob sie wirklich in Wirklichkeit so ist, also ob sie sich einfach zum Negativen verändert hat. Verstehe. Aber nochmal eine kurze Frage zu der Brieffreundschaft. War das eine klassische Brieffreundschaft mit Handschreiben oder habt ihr gemailt? Mit E-Mail, ganz normal. Mit E-Mail, ja. Und du glaubst auch, dass sie das wirklich war, die dir dann... Ja, weil ich sie nämlich auch real getroffen habe in ihrem Hotel. Ach so, und wie oft habt ihr miteinander geschrieben? Das habe ich jetzt nicht konkret gezählt, aber es ist immer so einmal pro Monat, einmal habe ich sie... Ich habe halt immer so ein bisschen zeitliche Abstände gelassen, ja, weil ich denke, sie ist ja sehr im Stress und so. Und über einen welchen Zeitraum lief das? Von 2009 bis 2010. Mhm. Und dann, wo sie auf die Schauspielschule ging, in 2010, habe ich weiter versucht, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Allerdings hat sie dann nicht mehr geantwortet, weil ich denke, die ist dann durch New York quasi in Stress gewesen. Und du hast sie auch einmal real getroffen, sagst du? Ja, weil das hängt damit zusammen, ich habe eine, sie hat halt damals Theater gespielt und ich habe eine Theatervorstellung erstmal von ihr besucht. Mhm. Und dann hat sie halt, jetzt muss man dazu kommen, irgendein anderer Fan, der war so frech und hat gesagt, ja, kann ich bei euch im Hotel übernachten, und das hat er irgendwie geschafft. Mhm. Und dann hatte die Larissa irgendwie zu, weil ich wahrscheinlich in dem Fanforum geschrieben habe, ja, ich besuche auch die Theatervorstellung, hey, willst du auch, und so habe ich sie real getroffen. Und habt ihr auch eine Weile ganz alleine miteinander reden können? Ja, kurz. Das ist halt kurz. So allgemein. Weil okay, da war das mehr so ein Smalltalk. Da konntest du keinen richtigen Eindruck von ihr als Mensch gewinnen in der Kürze. Grob schon, weil ich ja Briefwechsel mit ihr führte. Ja. Warst du eigentlich in sie verknallt? Ja, ne? Ja, schon. Ja. Also mittlerweile bin ich natürlich längst drüber hinweg. Mhm. Was war denn damals so, was sie dir so von sich Besonderes verraten hat? Was war denn so interessant aus ihrem privaten Leben? Das muss ich jetzt dazu sagen, also erstens, wenn sie das gesagt hätte, würde ich das jetzt nicht so öffentlich sagen. Das ehrt dich sehr, ich wollte es mal testen. Ja, es ist, ich kann natürlich verstehen, dass euch das natürlich interessiert, weil es ja sonst, ich kann eure Logik verstehen, weil... Immerhin rufst du an, du willst es erzählen. Ja, ich will einfach nur sagen, dass ich entsetzt darüber war, wie sie im Dschungel, dass sie erstmal überhaupt in dieses Dschungelcamp geht, weil ich sie für viel intelligenter eingeschätzt habe. Ich dachte, die erkennt die. Wobei man sagen muss, sie hat früher immer gesagt, sie macht kein Reality-Fernsehen. Ja. Sie macht nur seriöse Sachen und jetzt auf einmal geht sie ins Dschungelcamp. Ich meine, das ist doch nur für so niveaulose Z-Promis, und dann geht die dahin. Ja. Ich meine, also ich merke, du bist enttäuscht, und dein ehemals positives Bild von der Frau ist jetzt dadurch zerstört oder in die Schieflage geraten. Ja, ich denke mal, sie hat sich halt verändert. Und jetzt hat halt, so wie sie sich im Dschungelcamp gibt, anfangs war ich total entsetzt, weil ich denke, so ist sie doch gar nicht in Wirklichkeit drauf. Weil ja, jetzt ist ja die große Frage ist ja jetzt, ist sie wirklich so? Oder ist das eine reine Inszenierung und spielt sie das alles? Ich habe den Verdacht, dass sie das einfach nur inszeniert. Das wäre natürlich auch sehr perfide, ne? Das wäre ein Betrug ohne Gleichen, wenn das so wäre. Naja, das hört sich jetzt, was heißt Betrug, also ich denke mal, dass sie einfach da irgendwie ihre Absicht war. Entweder hatte sie einen Vertrag mit RTL, sie hat das wegen dem Geld gemacht. Mhm. Hat sie in Interviews gesagt, und das RTL hat in den Vertrag reingeschrieben, du musst jetzt da dieses Image spielen, was man mir damals zu Unrecht bei Topmodel angedichtet hat, aber in der Realität. Und so, dann kam halt bei raus, dass ihre Persönlichkeitsattribute, die sie so hat, die für sich genommen sympathisch sind, pervertiert hat ins Extreme. Okay, aber, wenn sie sich darauf eingelassen hätte, nehmen wir mal da an, das stimmt, was wir alle nicht wissen, wenn sie sich darauf eingelassen hätte, auf einen solchen Deal, wäre das ja auch schon schlimm. Ja, klar. Im Prinzip soll sie doch so sein, wie sie eigentlich ist. Ja, weil sie hat sich ja damit ihr Image zumindest vorerst ruiniert, bevor sie es, okay, jetzt ist natürlich eine Wandlung aktuell drin, weil aufgrund dessen, dass sich Mona unkorrekt verhält, finden jetzt auf einmal wieder alle die Larissa sympathisch. Ich meine, da bin ich froh, dass, sagen wir mal so, dass sie doch dann halbwegs glimpflich davon kommt. Wir hatten hier bei uns in der Redaktion eine Diskussion, da gab es die einen, die sagen, die ist eigentlich ziemlich clever und weiß genau, was sie da macht. Und da gibt's die anderen, die sagen, die ist so strohdoof. Die sagt zwar ab und zu mal kluge Sätze, aber das ist so ein Zufallsprodukt. Was glaubst du? Ich sag, dass die clever ist. Mhm. Ich meine, ja. sie hat ja Matura mit guten Noten gehabt. Und sie ist auf einer renommierten Schauspielschule genommen, wo extrem hohe Anforderungen sind. Es ist ja nicht irgend so eine publige Schauspiel. Das ist hier Lee Strasberg. Hallo, ja. Ja, nach dem, was wir da jetzt mitbekommen, bist du eher gebremst, nochmal Kontakt mit ihr aufzunehmen? Ich sag mal so, ich habe sie ja sogar kritisiert dafür, dass sie ins Dschungelcamp geht, auf ihrer Facebook-Seite. Mhm. Ich hatte, also diese Brieffreundschaft war da längst zu Ende, aber ich hatte halt mit ihr auf Facebook noch so eine in der Freundesliste. Mhm. Und da habe ich halt manchmal gesagt, ja, ich sehe das kritisch, dass sie ins Dschungelcamp geht. Oder einmal hat sie geschrieben, ja, ich fühle mich, als ob ich jetzt auserwählt wäre. Da denke ich mir, ja, hallo, auserwählt, ein Z-Promi zu sein, weil ich meine, weil ich der Meinung bin, man kann doch nicht stolz darauf sein, fürs Dschungelcamp auserwählt zu sein. Ich meine, an ihrer Stelle wäre ich beleidigt und der würde RTL verklagen oder sowas, ne? Also, wir müssen das Ganze jetzt mal weiter verfolgen. Und was ist deine Punkt? Moment. Sie hat mich dann blockiert, von daher. Ja, aber erst vor kurzem halt, ja. Okay, dann ist die Freundschaft ist jetzt Geschichte zwischen euch beiden. Ja. Das war's also dann. Das war's, ja. Mensch, Florian, da musst du dir... Also, hör mal, du sollst dich ja nicht in irgendwelche Fernsehnasen und Z-Promis verlieben, sondern geh mal auf die Straße. Was machst du vom Beruf? Ich bin erstmal zufriedener Single. Ja. Und zweitens, ich bin Informatikstudent. Ja gut, da gibt's keine Informatikstudentinnen. Ja, ich bin zufrieden, wie ich bin. Ich meine, okay. Man kann natürlich sagen, okay, das ist eine Fernsehnase, klar. Aber ich bin da sowieso längst drüber hinweg. Das ist sowieso. Also jetzt selbst wenn ich jetzt nicht drüber hinweg gekommen wäre, wäre mir das dann wäre ich spätestens jetzt darüber hinweg gekommen, weil Florian, jetzt wollen wir uns mal alle wieder ein bisschen beruhigen. So schlimm ist das alles nicht und das ist letztendlich auch alles drisseal, was da passiert in diesem Dschungel. Aber danke für deine Meinungsäußerung, dass du angerufen hast. Ja, dann grüße ich noch die Antonia, das ist eine alte Internetbekanntschaft, die deine Sendung hört. Und den Peter grüße ich noch. So, hier ist aber gut. Ja, ich weiß, dass man hier offiziell nicht grüßen darf, aber... Das lassen wir es jetzt auch sein. Florian, alles Gute, tschüss. Tschüss. Ciao. Hier ist Steffi. Steffi ist 34, guten Morgen. Hallo Steffi. Guten Morgen. Hallo Steffi, und was geht's bei dir? Ja, passt so gar nicht zu den ganzen anderen Themen, aber vielleicht für das nächste Woche. Ich hab derzeit, also ich bin 34, ich habe eine vierjährige Tochter, bin alleinerziehend und bin leider Gottes jetzt seit einem Jahr heroinabhängig. Oh. Leider nicht im Substitutionsprogramm, weil aus Angst und Scham ich immer gedacht habe, wenn ich in dieses Programm gehe, dann wird ganz schnell das Jugendamt von Wind bekommen und dann würde man mir meine Tochter wegnehmen. Wie bist du denn überhaupt vor einem Jahr da reingeraten? Es war in meinem Leben ganz, ganz stressig geworden. Der Vater war gestorben, ich hatte eine Abtreibung. Der damalige Freund kam. Moment, dein Vater war schon? Mein Vater war verstorben, genau. Mhm. Und dann hatte ich eine Beziehung zu einem Mann, der auch auf Heroin war, aber die Beziehung begann, als er aus der Therapie kam, ist dann auch fällig geworden, was dann die Beziehung auch wieder kaputt gemacht hatte und ich auch schwanger von ihm war. Aufgrund seines Drogenkonsums und meines Drogenkonsums habe ich das Kind dann, also habe mich für eine Abtreibung entschieden. Hast du dich für eine Abtreibung entschieden? Ja, für eine Abtreibung. Aber da hattest du ja schon dein Kind. Da hatte ich meine Tochter schon. Aber gegen das zweite Kind habe ich mich entschieden. Ich verstehe schon. Aber wenn man ein Kind hat und für ein Kind verantwortlich ist und das Kind ist ja noch recht klein, ist das nicht die absolute Bremse, sich auf Drogen einzulassen? Ja, absolut schlimm. Nee, ich wundere mich, dass das trotzdem passiert ist, obwohl das Kind da ist. Ja. Wo und wann konsumierst du denn das Heroin? Abends, wenn meine Tochter schläft. Welche Wirkung hat das Heroin für dich? Ja, also für meine Psyche gar keins mehr. Also es ist, man sagt ja Breitheitseffekt oder halt, dass man benebelt ist oder so. Das war wohl am Anfang so, dass ich ganz, ganz toll schlafen konnte, aber mittlerweile gar nicht mehr. Also es ist einfach nur, dass der Körper halt mitspielt, ne? Ja, wie fühlst du dich denn, wenn du das, spritzt du das? Nein, ich rauche das. Wie fühlst du dich, wenn du das geraucht hast? Man nennt es auch. Du musst den Hörer anders halten, sonst verstehen wir dich nicht. Besser? Also, gesund. Gesund. Man nennt es auch in der Szene gesund machen, wenn man seinen ersten Bubble konsumiert. Dann vorher fühlt sich einfach an wie eine ganz, ganz starke, schlimme Erkältung mit Nierenschmerzen, Gelenkschmerzen, Übelkeit, Frechheit, Durchfall. So, ja, man raucht und man fühlt sich wieder gesund. Ja, so. Die ganzen Nebenwirkungen sind dann weg. Welche Nebenwirkungen sind das? Also sprich Übelkeit, Schmerzen. Ja. Ja. So, das geht jetzt seit einem Jahr so. Mhm. Wie geht's jetzt weiter? Weiter geht's so, dass am 5. Dezember es ist halt so, dass der Konsum muss dann natürlich auch finanziert werden. Mhm. Also gehe ich ein- bis zweimal die Woche klauen. Klauen? Ja. Das wird immer schlimmer, Steffi. Wo klaust du? Wo klaue ich? Überall, wo man es kann. Ja, blöd zu sagen. magst du jetzt bestimmte Namen von Geschäften hören? Nein, aber also in Geschäften klaust du. Also es gibt, ja, in Geschäften, genau. Und was du da klaust, verschabelst du dann wieder, oder? Genau, wie? Richtig. Mhm. Bist du schon erwischt worden? Ja. Mit welcher Konsequenz? Genau, mit 6 Monaten Haft. Oh. Es ist halt so, dass ich vor der Geburt meiner Tochter auch schon mal eine Dummheit gemacht habe, dort Bewährung bekommen. Und deswegen war es, ja, es ist halt ohne Bewährung ausgelaufen. 6 Monate. Habe ich das nicht verstanden? Musst du noch in den Knast oder warst du im Knast? Nein, ich muss. Und zwar ist am 5. Dezember dann die Ladung zum Strafantritt gekommen. Totale Schockauslösung hier natürlich, dann auch noch vor Weihnachten mit einem Kleinkind. Wann musst du in den Knast? Ich hätte gemusst am 5. Januar. Bis spätestens zum 5. Januar hätte ich mich stellen müssen. Hast aber nicht. Habe ich nicht, genau. Und du hast dich nicht gestellt bis zum 5. Genau. Januar? Was hat das wieder für eine Folge jetzt? Das hat die Konsequenz, dass mittlerweile wahrscheinlich, das ist ja jetzt 2,5 Wochen über dem Termin, dass wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit ein Haftbefehl rausgegangen ist. Und es eigentlich so aussieht, dass die jeden Morgen hier vor der Türe stehen könnten und mich mitnehmen könnten. Und dein Kind ist in der Wohnung? Recht. Ich finde es unverantwortlich von dir, unfassbar, Steffi, was du da machst. Ich finde es wirklich fassungslos. Du hast ein Kind, du hast eine Verantwortung zu tragen für ein 4-jähriges Kind und benimmst dich so dumm. Ich muss es so sagen. Du läufst Gefahr, dass wirklich morgen die Polizei vor der Tür steht und das Kind, was passiert mit dem Kind dann? Das kommt in ein Kinderheim, so lange. Mhm. Und das riskierst du alles? Und das machst du alles so mit? Du gehst klauen, du nimmst Heroin und hast ein 4-jähriges Kind. Das finde ich schlimm und erbärmlich, muss ich ja sagen. Wie kann man denn jetzt die Notbremse noch ziehen? Die Notbremse kannst du ziehen, indem du dich jetzt so schnell wie möglich bei der Polizei oder bei den Behörden, wer das auch immer ist, meldest. Genau. Denen sagst, du hast ein Kind und dass man das zumindest vorher noch einfädelt, einigermaßen. Ja, mein Plan oder beziehungsweise mein letzter ist es ja, ich habe ja versucht, im Bekanntenkreis oder im Familienkreis jemanden zu finden, der die Kleine nicht könnte in der Zeit. Und ist halt nicht gegeben, weil es halt kein Rückfall oder kein Rückfeld, was mich halten kann. Okay, das heißt im Klartext, das ist niemand da. Ich würde gerne halt am Montag zum Jugendamt gehen und dort die Situation klären, beziehungsweise denen erläutern. Und dass ich noch ganz schnell schaue, dass ich halt die Kleine mit gut unterkriege, mit deren Hilfe. Ja, dann wundere ich mich, dass du das nicht heute schon gemacht hast, Steffi. Du schiebst alles vor dich hin. Aber dadurch löst sich die Problematik nicht auf, sondern die Probleme werden immer größer. Richtig, richtig. Das heißt, du musst jetzt in den Knast, du musst aus dem Heroin raus und du musst sehen, dass du wieder Boden unter die Füße kriegst für dein Leben. Ja. Und spätestens jetzt wird das Jugendamt endgültig auf dich aufmerksam und muss sich damit auch noch rumärgern und den Leuten irgendwann beweisen, ich bin wieder eine gute Mutter und schaffe das alleine. Mhm. Das hast du dir alles selbst eingebrockt jetzt. Ja, definitiv. Definitiv. Jetzt geht die Sendung vorbei, Steffi. Wir rufen dich aber gleich nochmal an. Vielleicht haben wir noch den einen oder anderen Tipp für dich, was du noch tun könntest. Okay? Mhm. Du legst bitte auf, wir melden uns gleich. Alles klar. Tschüss, ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche. In der Technik heute Nacht Alina Marquis. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und das Thema nächste Woche Mittwoch heißt Gefangen. Ihr könnt euch anmelden unter domian@wdr.de. Schönen Samstag, schönen Sonntag. Bis Montag. Ciao, ciao.